Kinder frei träumen. Das reicht uns schon lang nicht mehr. Hier muss endlich was passieren. Es wurde uns bisher verwehrt. Das Tor steht zwar offen, doch man kommt nur kriecht rein. So stimmt deine Richtung. Das kann keine Freiheit sein. Und wenn du dich anpasst, dann bist du frei. Spring aus, was du denkst, und sie schwärmen dich an. Leben uns, das kann's nicht sein. Leben uns, ihr kriegt uns nicht klein. Leben uns, das kann's nicht sein. Leben uns, ihr kriegt uns nicht klein. Wir hören nicht auf, das haben wir uns geschworen. Solange es um Funken Hoffnung gibt, ist noch nichts verloren. Auch du mach mit, erhebe dich, zeig mir, dass es so nicht geht. Hier geht es um dich und mich, sag mir, wo du stehst. Nur wenn du dich anpasst, dann bist du frei. Spring aus, was du denkst, und sie sperren dich ein. Neben uns, das kann's nicht sein. Neben uns, ihr kriegt uns nicht klein. Neben uns, das kann's nicht sein. Neben uns, ihr kriegt uns nicht klein. Nur wenn du dich anpasst, dann bist du frei. Spring aus, was du denkst, und sie sperren dich ein. Neben uns, das kann's nicht sein. Neben uns, ihr kriegt uns nicht klein, neben uns. Das kann's nicht sein, neben uns. Ihr kriegt uns nicht klein. Nur von der Freiheit träumen, das reicht uns schon lange nicht mehr. Hier muss endlich was passieren. Sie wurde uns bisher verwehrt. Das Tor steht zwar offen, doch man kommt nur kriecht rein. So stimmt deine Richtung. Das kann keine Freiheit sein. Und wenn du dich anpasst, dann bist du frei. Spring aus, was du denkst, und sie sperren dich ein.